Roboter. Hast du schon eine Kamera für die Bilder? This way we can see each other. Well, I'm gonna stream this. If you come to Video Ninja with your camera, we can see each other and the listeners. Hey Alter, hast du eine Kamera? Alter, hast du eine Kamera? Für die Bilder.